Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest. Nach, ich glaube, 4 Wochen mit einer der ersten Podcasts, die ich jetzt mache seit der Wahl, weil wegen Urlaub und all drum und dran. Ich habe mir gleich den politischen Geschäftsführer von unserem Landesbahnband geschnappt. Der hat schon wieder ganz ausgeguckt, weil ich ihn wieder bei seinem Amt genannt habe. Jens, für alle, die dich da draußen nicht kennen sollten, erstens schämt euch und zweitens, wer bist du? Mein Name ist Jens Ballerstedt, ich bin der politische Geschäftsführer des Landesverbandes NRW. Was willst du jetzt hören von mir? Wer bist du? Ich bin... Kannst du deinen Namen tanzen? Ich kann meinen Namen tanzen, aber es ist kein Video. Ich kann leider nur meinen Vornamen tanzen. Und nein, ich mache es dir jetzt nicht vor. Ich habe jetzt auch noch keine Kamera dabei. Warts ab. Aus der Nummer lasse ich ihn nicht raus. Schön, nein. Strukturen. Du hast gerade eine Rede geredet. Hast gesagt, du willst das mit den Strukturen machen. Es soll keiner gezwungen werden, aber soll ein Angebot sein. Und ich frage mich jetzt, wie weit seid ihr? Was für Strukturen wollt ihr der Partei anbieten? Also erstmal ist der Satz, ich will das mit den Strukturen machen, falsch. Das funktioniert nämlich so nicht. Ich habe nämlich eben auch gesagt, das ist kein Projekt des Landesvorstandes oder des politischen Geschäftsführers, sondern es ist ein Projekt des ganzen Landesverbandes. Ja? Weil alle, es funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und wie weit wir sind im Moment noch in der Analysephase. Mhm. Also wir sind dabei, einige haben den Antrag mitbekommen auf Feststellung der Inaktivität aller Arbeitskreise, die wir haben. Oh ja, gab ja auch einen kleinen Aufschrei dazu. Wir sind jetzt gerade erstmal dabei, komplett zu katalogisieren, wo mit welcher Struktur gearbeitet wird und warum. Wir analysieren sozusagen den Ist-Zustand. Wie ist der Ist-Zustand? Furchtbar chaotisch. Also wirklich, ich werde dieses Organigramm, was der Schreibreform dazu gemacht hat, ich werde es auch noch online stellen. Das ist, also du guckst dieses Organigramm an und der erste Gedanke ist, an welcher Stelle steige ich überhaupt ein in dieses Ding? Weil du siehst nicht den einen Punkt, wo es anfängt. Also es gab mal dieses tolle Organigramm, wie der Landesverband aussieht. So sieht er nicht aus. Also ich kann euch da die Illusion nehmen, so hübsch geordnet ist der Landesverband nicht. Es gibt Arbeitskreise, es gibt Arbeitskreise Kommunalpolitik, es gibt AGs, es gibt PGs, die niemand braucht übrigens. Es gibt Crews, die weder thematischer Arbeitskreis noch kommunalpolitischer Arbeitskreis sind, sondern irgendwie so vollkommen daneben. Man führt Protokolle oder auch nicht. Quartalsberichte, wie es in der Satzung steht, hat bis jetzt, also nicht bis jetzt, sondern bis vor unserem Antrag, ein einziger Arbeitskreis in NRW gemacht. Also ein einziger Arbeitskreis ist seinen satzungsgemäßen Pflichten nachgekommen. Alle anderen nicht. Also der Kommunalpolitik Bochum hat mal Quartalsberichte geschrieben, das weiß ich. Ja, der hat mal Quartalsberichte geschrieben. Und seit wann gibt es den AK Kommunalpolitik Bochum? Den gibt es nicht mehr. Der ist aufgelöst worden, weil wegen Satzungsfuhr musste neu gegründet werden. Ja, okay. Dann hat er ja jetzt Zeit, 3 Monate, um den ersten Quartalsbericht zu machen. Das hört sich jetzt wahnsinnig nach, reit doch nicht auf diesen blöden Quartalsberichten rum. Aber Punkt ist, wenn wir diese Berichte haben, dann können wir nach draußen zeigen, was wir überhaupt machen. Wenn wir die nicht haben, wuselt jeder irgendwie vor sich hin und im schlimmsten Fall geht die Arbeit von ganz, ganz vielen Piraten verloren dadurch. Mhm. Weil das nur an ihrem Stammtisch irgendwie bequatscht wird und das sind total tolle Ideen, das weiß nur keine Sau davon. Und dann geht Kreativität und Arbeit verloren. Und ganz ehrlich, so viele Leute sind wir nicht, dass wir uns erlauben könnten, solche Ideen verloren zu geben. Ich habe das mitgekriegt. Wo waren das denn? Oben die mit den Lampen, mit den Throwies. Herford hat eine super geile Idee. Wäre die vorher kommuniziert worden und wir hätten sie flächendeckend gemacht, wäre der Impact noch wesentlich. Also war sehr gut, ist auch gut angekommen davor, hat überhaupt nicht die Frage, hätten wir es flächendeckend gemacht als gemeinsame Aktion, wäre es wahrscheinlich ein größerer Impact gewesen. Und ich denke, das meinst du, dass sowas dann auch kommuniziert wird? Ja, genau. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, was, glaube ich, unser NSA-Problem gewesen ist, warum wir es nicht geschafft haben, dazu den Leuten klarzumachen, dass wir die sind mit der Kompetenz und dass wir eigentlich schon verdammt nochmal seit 2006 davon reden, was da kommt. Aber ja. Bürger, es gibt kein Problem. Das NSA-Ding ist beendet. Ach so, ja, Herr Profaller, Entschuldigung, es wird beendet erklären. nein, der Punkt ist, natürlich hat jeder geschrien und jeder hat gesagt, oh mein Gott, das ist ganz furchtbar. Aber jeder eben für sich und nicht alle das Gleiche. Und dadurch ging nach draußen bloß ein wuseliges, undurchschaubares Chaos. Und es war völlig unmöglich, da rauszufiltern, ja, was tut ihr denn jetzt dagegen? Weil nicht die Piratenpartei etwas dagegen getan hat, sondern einzelne Piraten. Mhm. Jeder hat sich für sich aufgeregt. Jeder hat für sich Blogbeiträge geschrieben, Krähennest-Podcasts gemacht, YouTube-Videos produziert oder Artikel in die Flaschenpost oder in den Kompass geschrieben. Überall gab es kleine Sachen, aber es gab nicht den einen Aufschrei mit einer Stimme. Mhm. Du zählst jetzt so ganz vorwurfsvoll alle, ich nenne es mal Piraten, internen Medien auf. Was war denn mit den externen? Das Gleiche. Also es ist natürlich das Gleiche. Dann geht da mal so eine PM raus. Ja, dann geht die nächste PM raus, wir machen eine Krypto-Party. Dann geht noch eine PM raus, wir machen übrigens auch eine Krypto-Party. Dann geht eine PM raus, die erklärt, was Krypto-Partys sind. Ja, ist ja alles ganz toll, aber es... Mir kam das so vor wie eine hilflose, umherwuselnde Menge Leute und keiner wusste, ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und es gab schon keine Möglichkeit, einfach mal alle anzusprechen innerhalb der Partei. Mhm. Ja? Und das liegt mit an den wirklich erschreckend mangelhaften Strukturen, die wir haben. Gut, du hast uns jetzt erklärt, warum unsere Strukturen schlecht sind. Wo es Verbesserungsbedarf gibt, dann sagt ihr, seid in der Analysephase. Habt ihr denn schon einen Ausblick, was ihr anbieten wollt? Das ist schwierig, weil nicht ich das anbieten werde, sondern verdammt nochmal die Basis fordere zu arbeiten. Wir hatten schon eine erste Mumble-Diskussion dazu, die immer noch Brainstorming-Input gewesen ist. Ich selber für mich habe eine Idee, wo das Ganze hingehen könnte, möchte aber ehrlich gesagt das jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so nach draußen sagen, was meine persönliche Idee ist, weil ich die Diskussion nicht so stark beeinflussen möchte. Ja? Du bist doch nur Basismitglied, wieso kannst du in die Diskussion beeinflussen? Ja genau, ich bin nur, das ist einfach so, dann heißt es, der politische Geschäftsführer sagt wieder, wo es lang zu gehen hat. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Wir werden ein Pad online stellen die nächsten Tage und in das Pad kann jeder, der will, seine Ideen für Struktur reinblasen. Alles, was ihr an Ideen habt dazu, schmeißt das einfach da rein. Es wird nicht gefiltert, es wird nicht rausgeguckt, nee, von dem mag ich den Input nicht, der ist doof, der ist aber nett. Das ist mir ehrlich gesagt kackegal, wer das macht. Und aus all dem, was da kommt, gucken wir dann, dass wir die eine Struktur gemeinsam finden, nach der wir arbeiten wollen. Und zwar bitte eine, die nicht dafür sorgt, dass wir die ganze Zeit mit Verwaltung arbeiten müssen, sondern eine, die letzten Endes allen Arbeit abnimmt. Wodurch wir uns endlich vielleicht mal darauf konzentrieren können, was wir machen wollen, nämlich Politik. Ich habe mal eine doofe Frage. Es gab mal von einem Piraten die Idee, einen Newsletter zu machen, der dann wirklich an alle zugestellt wurde, wo dann auch das Wichtigste drinsteht. Ich meine, er war übermotiviert und die Newsletter waren für meinen Geschmack viel zu lang, also too long didn't read. Was haltet ihr von sowas? Also jetzt vom Vorstand her gesehen. Ich finde generell, Newsletter sind eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, aber es ist eine gute Idee. Die Frage ist, also es darf dann nicht der Vorstand Newsletter machen und die Fraktionen Newsletter machen und das Krähennest und die AGÖA und die AG Umweltpolitik, dann kriegst du hinterher irgendwie 20 Newsletter. Was da schon ein Ansatz zu ist, ist, dass zum Beispiel regelmäßig diese Presseankündigungsnummern rausgeschickt werden. Was macht die Piratenpartei diese Woche? Ja, einfach, das ist ja schon mal so ein Newsletter, so ein Termine-Newsletter. Den kann man noch ein Stück weit ausbauen, indem da, weiß ich nicht, jede Woche einer aus dem Vorstand oder einer aus den Arbeitskreisen noch einen Artikel beisteuert. Auch da wieder, gute Idee, muss jemand machen. Also, ne? Also der Trick ist, es mangelt in dieser Partei nicht an guten Ideen. Richtig. Davon haben wir eine Milliarde. Es mangelt an Leuten, die das machen. Also nach, man sieht das ganz, ganz toll nach der Bundestagswahl. Ja, aus allen Ecken und Enden schießen gerade die Leute, die sagen, ihr müsstet mal das und das machen. Ja, vielen Dank für diese Hinweise. Ich finde das ganz toll. Da waren noch 2, 3 dabei, die ich für mich nutzen konnte. Aber an Hinweisen ist gerade kein Mangel. Ja, also ich leide jetzt nicht an Ideenlosigkeit, was ich als nächstes tun könnte. Es mangelt an Leuten, die jetzt vielleicht diese Aufnahme, was alles passiert ist, beenden und mal den Schritt weitermachen und zu sagen, okay, Leute, das und das kann ich, wo kann ich helfen? Mhm. Ja, wo kann ich helfen, wo kann ich mitarbeiten und machen? Ja, der Name ist Mitmachpartei, da steckt Machen drin. Die ist nicht mit Ideen in den Ringwerfpartei. Ja, das ist schön, das ist gut, aber es hilft uns überhaupt nicht. Richtig. Also, ich sag mal so, als ich hier angefangen bin, ich höre, es gibt Podcasts, ich habe mir ein Mikro genommen, ich habe gemacht. Daraus ist mit den anderen zusammen das Krenest geworden und ich weiß nicht, ob es euch gefällt oder nicht, aber wir machen was. Wenn ihr also eine gute Idee habt, dann macht was. Ganz genau. Also ich komme nicht immer dazu, alle Krenest-Podcasts zu hören. Ich glaube, niemand kommt dazu, alle Krenest-Podcasts zu hören. Nein, also wir vom Krenest hören die alle, auch die Sitzungs- Ja, aber es ist grundsätzlich eine gute Sache. Ist eine gute Sache, ist eine schöne Möglichkeit, sich anderen mitzuteilen. Aber auch da wieder, das Krähennest ist, außer fürs Krähennest selber, also für die Leute, die interviewt werden, ist das nicht die Arbeit, sondern nur das Präsentieren der Arbeit. Fürs Krähennest selber ist das Arbeit. Ja. Aber viele Leute kommen auf die Idee, ich habe das dem Krähennest doch erzählt, ich habe ganz viel gemacht, ich habe ganz viele Interviews gegeben. Nee, auch da habt ihr wieder nur über Arbeit gesprochen und sie nicht gemacht. Das klingt jetzt total destruktiv. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute in dieser Partei, die Arbeit machen. Was er euch sagen will, ist, dass ich hier arbeite und er nur labert. So ungefähr, so ungefähr. Das trifft es ganz gut. Schön. Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, wir sind dafür da, Dinge zu verteilen, nach außen zu tragen. Aber wenn die keiner aufgreift und nichts damit macht, dann ist unsere Arbeit beim Krenest auch vergeben. Weil, ich sag mal gut, es gibt Informationspodcasts, wenn man die hört, ihr seid informiert, Aufgabe erfüllt. Wenn es so Sachen gibt, wie hier die Strukturen, da steht ein Pad drin, wenn jeder jetzt nicht reingeht und da was reinschreibt, sobald das da ist, ist auch dieser Podcast wieder vergeblich. Ganz genau. Punkt. So, machen wir jetzt weiter? Wann wir weitermachen? Ja. Montag in einer Woche. Also nicht, das Datum guckt bitte in eurem Kalender nach. Also nicht den Montag direkt nach dem Parteitag, sondern der Montag danach. Er meint den 4.11. Am 4.11., vielen Dank. Nein, stopp, ich bin doof. Wir haben den 19., den 28.10., Entschuldigung. 28.10. wird es montagsabends wieder ein Mumble geben. Ein Strukturmumble, wie das erste, das wir schon mal gemacht haben. Wo wir den weiteren Ablauf besprechen, wo wir uns nochmal Informationen einholen, um dann vielleicht auch schon ein mögliches Strukturkonstrukt vorzustellen. So, um da vielleicht schon mal rauszugehen mit einem, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, was ist das, was wir eigentlich haben wollen? Kommt da bitte auch. Also wir werden das dann nämlich machen und wenn ihr nicht kommt, könnt ihr nicht dran mitarbeiten und das wäre doch schade. Das erste Strukturmumble, ist das aufgezeichnet worden? Kann man das irgendwo nachhören? Das ist unser riesengroßer Fehler. Es ist nicht aufgezeichnet worden und es gibt nur ein Ergebnisprotokoll. Das ist doof. Das stimmt. Aber das nächste wird aufgezeichnet. Wir haben es ist nicht so, dass wir bewusst nicht aufgezeichnet hätten. Wir haben es an dem Abend echt vergessen. Wir waren irgendwie alle hundemüde und haben da gesessen und keiner hat dran gedacht, es auf. Ich bin auch schon von Britta Stefan gescholten worden, die nämlich an dem Abend arbeiten war und es total gerne nachgehört hätte. Und ja, mea culpa, wir haben es vergessen. Ja, ich war auch im Urlaub. Ich glaube, die Rest vom Krenest, die normalerweise immer sagen, Aufnahme war auch nicht da, ne? Ja, so sieht es leider aus. Gut, wir haben jetzt viel geredet. Ich habe einiges gefragt. Ich hoffe, ich habe das Richtige für euch gefragt. Habe ich irgendwas vergessen, was du den Leuten da draußen noch sagen möchtest? Ja, aber das hat gar nichts damit zu tun. Bewerbt euch für die Ausführung des nächsten LPTs. Wir haben für den TDPA und den LPT, da sind die Ausschreibungen draußen, die AG-Events, braucht eure Bewerbungen. Wenn ihr in eurer Stadt zu Hause einen LPT haben wollt und endlich mal in eurem eigenen Bett pennen wollt beim LPT oder Leute zu euch in die Wohnung einladen wollt, die dann da schlafen können, dann bewerbt euch. Bewerbungsunterlagen sind im Wiki. Ihr guckt bitte auf der Seite von der AG Events, da findet ihr alles. Da gibt es die Möglichkeiten, wie bewirbt man sich. Es gibt eine Musterbewerbung für ein LPT und ein TDPA. Bitte macht das. Danke. Eine ganz doofe Frage, weil ich weiß es gerade selber nicht. Es gab mal dieses schöne Bezirksregierungskonzept LPTs Wandern. Gibt es das noch? Gibt es eine bevorzugte Region oder ist das wieder aufgehoben worden? Das gibt's noch. Ich glaube, das nächste ist Regierungsbezirk Detmold, Arnsberg, da oben die Ecke. Nee, Arnsberg ist woanders. Detmold, ja. Detmold ist oben rechts, Arnsberg ist unten. Stimmt, Detmold ist, glaube ich, das nächste Mal. Aber wir nehmen Bewerbungen von überall an. Es werden bloß Bewerbungen aus diesem Bereich bevorzugt. Das heißt nicht, dass nicht doch irgendwo anders der LPT stattfinden kann. Es gibt die Idee, aber es dürfen sich alle bewerben. Und wenn von da oben zum Beispiel nichts kommt, dann gehen wir woanders hin. Das ist der Grund, warum wir jetzt das zweite Mal in Bottrop sind, weil aus dem Regierungsbezirk Köln keine Bewerbung kam. Gut, alles klar. Jens, ich wünsche dir noch einen schönen LPT. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt grinst er. Ich muss das nicht so wieder mit Kamera machen. Dann tanzt auch deinen Namen. Das vergessen wir nicht. Was wollte ich sagen? Genau. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Noch einen schönen LPT. Euch da draußen auch im Stream noch einen schönen LPT. Jens, vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.